Aus Anlass des 20. Jahrestages der Wahl von Genossin Kim Jong-il zum Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas und des 72. Gründungstages der PDAK brachten die Massenmedien von Iran und Russland Sonderbeiträge. Dabei zeigten sie das Sonnenporträt von Kim Jong-il und die Bilder von den hervorragenden Menschen von Baekdusan. Die iranische Nachrichtenagentur INLA kennzeichnete in ihrer Meldung die Politik der PDAK als eine souveräne Politik, Songun-Politik und Politik der Fürsorge und erklärte es anhand der konkreten Angaben. Die russischen Zeitungen Serup-i-Molot in der Oktoberausgabe, Zabotra, Nizhegorodskaya Pravda Nummer 69 und Komsomolskaya Pravda, die Internetzeitung der Region Habarovsk, Zebridewe, und die Internetzeitschrift Remchichi brachten die Beiträge mit den Titeln wie Kim Jong-il, unvergängliches Verdienst um den Aufbau der Partei, die unbesiegbare Partei der Arbeit Koreas und die TVRK begeht den 72. Gründungstag der PDAK mit der Atomwaffe für die Zähmung der USA.